Es steht ein Christ an der Himmelspforte, Sankt Peter lässt ihn nicht ein. Es stürmt just eine Kohorte getaufter Juden hinein. Grillparzer.